Kapitel 76. Es ist Kim. Endlich. Ja, sagt David cool. Hi, David, sagt Kim. Wie geht's? Ah, Kim, gut. Wie war es in... Wo warst du? Antwerpen, Belgien. Ach ja, und, alles okay? Ja, ich habe viele Diamanten gekauft. David, morgen Abend ist eine Party. Eine spezielle Party. Hast du Lust mitzukommen? David möchte schreien. Natürlich! Aber er sagt cool. Warum nicht? Kapitel 77. Mitternacht. David steigt in den Cadillac. Seine Kleidung ist total schwarz. An seiner Hand ist ein schwarzer Ring. Unter Davids Augen ist eine schwarze Linie. Vom Eyeliner seiner Mutter. Kapitel 78. David und Kim fahren über die Brücke. Es ist Vollmond. Die Silhouette von Dresden sieht aristokratisch aus. Der Cadillac hält vor dem grünen Gewölbe. Das grüne Gewölbe ist ein sehr spezielles Museum. Es gibt viele Miniaturen und Objekte mit kleinen Figuren. Die Materialien sind Gold, Silber, Bronze, Elfenbein und Bernstein. Kapitel 79. Die Party ist im Keller des grünen Gewölbes. David nimmt Kims Hand. Er sagt: Ich finde es toll, mit dir auf die Party zu gehen. Sie gehen eine Treppe hinunter. Ein großer Mann macht die Tür auf. Hand in Hand gehen David und Kim hinein. Kapitel 80. Auf der Party ist eine Atmosphäre wie vor der Französischen Revolution. Die Männer sind Herren. Die Frauen sind Damen. Viele tragen Masken, wie beim Karneval in Venedig. Ein Orchester spielt klassische Musik.